Licht und Wärme von Friedrich von Schiller. Der bessere Mensch tritt in die Welt mit fröhlichem Vertrauen. Er glaubt, was ihm die Seele schwellt, auch außer sich zu schauen, und weit von edlem Eifer warm der Wahrheit seinen treuen Arm. Doch alles ist so klein, so eng. Hat er es erst erfahren, da sucht er in dem Weltgedräng sich selbst nur zu bewahren. Das Herz in kalter, stolzer Ruh schließt endlich sich der Liebe zu. Sie geben, ach, nicht immer Glut der Wahrheit helle Strahlen, wohl denen, die des Wissens gut nicht mit dem Herzen zahlen. Drum paart zu eurem schönsten Glück mit Schwärmers Ernst des Weltmanns Blick.